Kundgabe 1846. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.03.1941. Ewigkeitsbegriff. Lichtzustand. Unerlöster Zustand. Der Ewigkeitsbegriff ist dem Menschen unverständlich, solange er noch auf Erden weilt. Doch mit dem Moment des Todes ist seine Seele frei. Und das Unfassbare begreift er nun. Es gibt kein Raum- und Zeitgesetz. Es gibt keine körperliche Begrenzung. Es ist alles wie ein endloses Meer, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umschließt. Es ist der Geist ledig jeglicher Fessel und auch Herr über Zeit und Raum. Wo er weilen will, dort kann er sein. Was er sich vorstellt, das ist ihm gegenwärtig. Es hindert ihn nichts, sich in Regionen aufzuhalten, die hell, licht und klar sind, sofern die Seele einen Reifegrad erreicht hat, der das Hinaufschwingen in Lichtregionen zulässt. Sie lässt alles zurück, was auf der Erde ihr begehrenswert erschien. Sie nimmt teil an der Lichtausstrahlung aus Gott. Sie geht unter in der Flut göttlicher Liebe. Sie hört die Chöre himmlischer Heerscharen. Sie ist eingegangen durch das Tor des ewigen Lebens in ein Lichtreich, das eine andere Welt ist als die irdische Welt. Sie wendet sich dem Licht zu. Sie sucht den Zusammenschluss mit geistig vollkommenen Wesen und erhöht so ihren Seligkeitszustand. Und so ist das Leben in der Ewigkeit ums Tausendfache begehrenswerter als selbst das schönste Erdendasein für eine Seele, die in Gott wohlgefälliger Weise ihren Lebenswandel geführt hat und nun abberufen wird in das ewige Reich. Gott weiß, welchen Reifegrad der Mensch auf Erden erreichen kann und ruft ihn zu sich, sofern seiner Seele Gefahr droht oder der Mensch seinen Anforderungen nachgekommen ist. Und immer sollen die Menschen es Gott überlassen, wann seine Liebe das Leben eines Menschen beschließt. Immer sollen die Menschen Gott dankbar sein, so er eine Seele erlöst von ihren Außenfesseln. Immer soll eine stille Ergebung in Gottes Willen die Menschen erfüllen, denen schweres Erdenleid beschieden ist durch den Heimgang dem Herzen nahestehender Menschen. Denn so sie diese lieben, sollen sie nur den Lichtzustand in Erwägung ziehen und jubeln und frohlocken, dass diese Seele den Gang auf der Erde zurückgelegt und nun endgültig beendet hat. Und jedes Gebet soll nur der Erlangung der Seelenreife gelten, denn diese ist Vorbedingung für einen Zustand im Jenseits, der beneidenswert ist und für alle irdischen Leiden und Qualen entschädigt. Zu bedauern aber sind die Menschen, denen die Seelenreife mangelt, denn sie gehen im Jenseits noch durch eine harte Schule und müssen den Weg der Läuterung nun erst zurücklegen und oft in empfindlichster Weise. Der Lebenskampf ist leicht zu nennen gemessen an dem Leid, das nun die Seele erwartet, um jenen Zustand zu erreichen, der in die Lichtsphären Einlass gewährt. Es müssen noch unsägliche Anstrengungen gemacht werden, bis die Seele alle Fesseln gelöst hat und ohne jeden Ballast zur Höhe sich schwingen kann. Denn alles Unreine, was der Seele noch anhaftet, hält sie wie mit Ketten an der Erde zurück. Sie sehnt sich nach derselben, nimmt teil am Leid und Schmerz ihrer Angehörigen und ist dadurch gehindert an ihrem Höhenflug. Und ob sie auch nach dem Licht verlangt, hat sie doch nicht die Reife, um Lichtträger und Lichtspender zu sein. Und es ist nun ein langer Gang im Jenseits, den sie auch als lange Zeit empfindet, da das Zeit- und Raumgesetz noch nicht restlos aufgehoben ist und also auch der Begriff Ewigkeit der Seele noch unvorstellbar ist. Wer zum Licht eingeht, der lässt nur auf Erden zurück, was er überwunden hat, und er sehnt sich wahrlich nicht danach zurück. Wer aber die Erde in mangelnder Seelenreife verlässt, der ist noch gar sehr in Erdennähe und er sucht in Verbindung zu treten mit seinen Lieben. Er leidet, so wie die Menschen auf Erden leiden unter der Trennung voneinander. Und doch ist diese Trennung nur so kurz und kann gänzlich überbrückt werden, sofern die Seele schon auf Erden bittet und fleht, dass Licht und Gnade ihr zufließen möge durch die Liebe Gottes und dass die Zeit genützet werde, dem göttlichen Willen gemäß. Denn deren Tod wird ein leichtes Hinübergleiten sein in ewige Gefilde. Und freudig und gern lässt sie auf Erden alles zurück, was dem Flug zur Höhe hinderlich ist. Amen.